Du brennst immer noch in mir, so wie ein kleines Licht, das man nie ganz ausbricht. Und wenn ich noch an dich denk, dann find